tells me everything is wrong. Maybe I lost my dreams along the way. Feels like we're about to fall into the shadow I run. But lately gravity is pulling me back on my feet again. Ich denke über damals nach, denke wie es damals war. Die Zeit mit dir war immer schön, doch jetzt bist du nicht mehr da. Ich bin ratlos und frag mich, wie es weitergeht. Ich fühl mich allein gelassen, frag mich, ob du mich verstehst. Ich versteh es nicht, wie konnte es nur so enden? Glaub mir, wenn ich könnte, würde ich alles ändern, alles was passiert ist. Es tut mir wirklich leid, nur jetzt stellt sich mir die Frage, ob du mir nochmal verzeihst. Es tut weh, wenn du mich nicht ansiehst und mich ignorierst. Und ich frag mich, womit hab ich das verdient? Wie soll es mit uns weitergehen? Es ist diese eine Frage, die mich jede Nacht noch quält. Und ich frag mich, was ist nur mit uns passiert? Du hast mir weh getan. Ich frag mich nur, warum mir weh zu tun gab und los. Dafür gab es gar keinen Grund. Der Schmerz war so groß, als du mich verlassen hast. Ich war alleine, wusste nicht, wen ich jetzt noch hab. Jetzt steh ich allein da, ich weiß es nicht, an dem ich mich noch halten kann. Ich hab gedacht, das hier wäre ein Neuanfang. Denke ich über damals nach, denke was so alles war. Merke wie die Zeit vergeht und wünsch du wärst noch einmal da. Ab heute steh ich hier und zwar ganz allein. Vielleicht war es gut so, vielleicht musste es so sein. Doch ich weiß es nicht, jetzt stellt sich mir die Frage, was ist nur mit uns passiert. Ich bin damit klargekommen, ich hab es akzeptiert. Alles was wir hatten, ist nun nicht mehr da. Ich hab dich losgelassen, doch es war für mich sehr hart. Es ist so weit gekommen und ich weiß nicht mal warum. Es ist diese eine Sache, die mich jede Nacht noch quält. Es macht mich kaputt, dass es so gelaufen ist. Und ich find es traurig, dass du so geworden bist. Der Schmerz war groß, als du mich verlassen hast. Jetzt bin ich alleine, weiß nicht, wem ich jetzt noch hab. Jetzt steh ich alleine da, halt es dir vor Augen, wie es damals war. Haben wir nicht gesagt, wir sind füreinander da? Ich hab's gemerkt, wie sehr du für mich da warst, als ich in deinen Armen lag. Ich denke noch an damals. To the shadow I run, but lately gravity is pulling me back on my feet again. Why don't we say goodbye? 'Cause now I know how it feels to live a lie. Oh, it's hurting so deep inside. Tell me why? Oh, it's breaking me, it's killing me. I draw the line.